Fanboys. Heute mit dem Marcel. Ja, hallo. Und mit dem Martin. Ja, wir sind in den Gefilden der Monkey Cave mit dem langsam sterbenden Monkey Cave Mischpult, für dessen Audio-Knackser ich mich in den letzten Wochen hiermit entschuldige. Ich habe das Gefühl, die Kondensatoren von diesem Ding geben langsam den Geist auf. Man muss es über Gebühren vorglühen, bevor man es benutzt. Aber mal sehen, ob diesmal es weniger knackst. Dann wissen wir zumindest, woran es liegt. Gut, aber wir sind hier versammelt, um die Folge 235 zu begehen. Und wie immer, wenn Marcel dabei ist, hat Marcel einen Zahlenfakt rausgesucht. Ja, 235. Die Deutsche Bank muss 235 Millionen Euro Strafe bezahlen. Ha, schön. Wegen Missachtung der Sanktionen gegen Länder wie Syrien, Iran und Sudan. Ha. Ja, wieder Waffengeschäfte unterstützt und hier. Und so weiter. Ja, die haben dagegen US-Recht verstoßen. Also es ist der US-Zweig der Deutschen Bank. Hm. Ja, und haben wohl da munter Transaktionen gemacht. Ja. Zwischen 1999 und 2006, also durchaus auch die Zeit, wo die ganz netten Herrscher noch so voll dabei waren. Ja. Sind ja teilweise immer noch da. Ja. Ja. Sponsored by Deutsche Bank. Vielleicht sollten wir auch so wie wir bei YouTube ja irgendwie darauf bestehen, dass Schleichwerbung gekennzeichnet wird, irgendwie auch bei Diktatoren darauf bestehen, dass irgendwie die Finanzierung offengelegt wird und dann irgendwie so Assad irgendwie unten einblenden muss. Ja, mit ihrem Sponsored Content bei der Deutsche Bank. Ja. Mit ihrem Sparkonto. Unterstützen Sie folgende Diktatoren. Genau. Ja. Traurig. Traurig. Ja. Ja, aber wir sind jetzt hier eine Unterhaltungssendung, glaube ich. Eine besinnliche, genau. Besinnlich, oh, wir sind besinnlich, stimmt. Ja, es ist ja schon. Die Stadezeit hat angefangen. Der vierte Advent ist bald. Ja, glaube ich, am Sonntag, oder? Genau, ja. Sonntag. Es fühlt sich nicht sehr weihnachtlich an, so mal ein bisschen Chronologenpflicht. Auch deutschlandweit. Also ich habe jetzt gerade Deutschlandpflicht. Ja, Chronistenpflicht, genau, wollte ich sagen. Ja. The Womb. Ja. Grundsätzlich, ja genau, es ist irgendwie sehr warm dieses Jahr. Ja, ich habe gerade auch Deutschland durchquert von Berlin nach München und hier, es war kein Schnee unterwegs zu sehen. Ja, ich war gestern auf dem Weihnachtsmarkt, das war auch ein ganz komisches Gefühl, ja. So einen Glühwein in der Wärme zu trinken. Ja, ich war irgendwie die Tage jetzt auf dem Weihnachtsmarkt im Alex. Mhm. Was sowieso sich immer so ein bisschen komisch anfühlt. Wird der als Weihnachtsbaum dekoriert? Das wäre doch nett. Das wäre cool. Nee, aber das ist eigentlich die Spitze von einem Weihnachtsbaum. Ja. Aber dieser Weihnachtsmarkt ist halt irgendwie sehr seltsam, weil ja, es gibt halt Glühweinstände und so und dann gibt es halt irgendwie auch so Arcade-Stände. Ah ja. Also so diese Greifarm-Dinger und irgendwie so Spielautomaten-Kram. Apropos, weißt du? Warst du auf dem Amaze-Weihnachtsmarkt? Nee, ich habe es nicht aus dem Haus geschafft. Ich war irgendwie zu faul. Ist der schon wieder vorbei? Ja. Der war nur an dem einen Sonntag, am letzten Sonntag. Ja, ich hätte hingehen wollen/sollen, aber irgendwie... Nicht geschafft, okay. Ja. Es war einfach, die Akkus waren irgendwie total leer. Mhm. So, als irgendwie auch nach den stressigen letzten Wochen... Ja. Da sitzt man lieber ein bisschen zu Hause und guckt die Wand an. Ja. Wie gesagt, Weihnachtsmärkte ohne Schnee, seltsam, mit Greifarmrobotern noch mehr. Ja. Ich stelle gerade fest, dass mein Silikonhüllen-Ding sie von Apple sich komplett auflöst. Ja, da würde ich ja jetzt spontan sagen, hol dir doch einen Handspeck. Ein Handspeck. Ja, so wie Tobi das letztes Mal genannt hat. Ich habe gerade Handspeck verstanden. Ach so, ein Handspeck. Also ein Quasimodo. Geht aber nicht, du hast ja das Große. Ich habe das Große, da ist genug. Ich weiß jetzt übrigens, so als Nachtrag, warum diese Form so komisch ist. Ja. Wurde revealed von Apple, damit man es leichter abziehen kann. Ist das offiziell so? Ja, offiziell so, dass du es leichter abziehen kannst. Weil wenn sie jetzt die ganze Fläche als Batterie gemacht hätten, dann ist es so starr. Ja. So eine Erklärung von Apple zu kriegen, finde ich tatsächlich etwas beunruhigend. Ja, vor allem ist halt auch diese Rechtfertigung ist irgendwie total, ich weiß nicht, ob ich das haben möchte, dass sich Apple rechtfertigt für Produkte. Dass sie sich rechtfertigen müssen, ist das eine, dass sie sich tatsächlich rechtfertigen, ist dann das andere. Ich hätte ja eher erwartet, dass sie dann so eine gerundete Form machen. Dann kann man das auch als Stempelkissen. Es gibt doch diese nach dem Stempeln Dingsies, die du so über die, damit die Stempelfarbe trocknet. Ach so, ja. Wie heißen die? Liebe Leser, ich möchte nächstes Jahr hier bitte im Podcast berichten können, wie diese Dingsies heißen. Ich finde es übrigens gut, dass du Leser sagst, weil das ist, also nein, das ist, ich höre ja auch den Idle Sums Podcast, über Spiele ist der Wesen im Wesentlichen, und die sagen auch immer Readers. Ah ja. So, weil, ja. Haben sie auch mal erklärt, warum sie das machen? Das machen sie absichtlich. Aber ja, finde ich schön. Liebe Leser und Leserinnen, schön, dass ihr zuhört. lass uns zu dem etwas dünn besetzten Tagesordnungspunkten übergehen. Ich würde anfangen mit Neuigkeiten, und da haben wir im Wesentlichen Spiele- und Programmierneuigkeiten diese Woche. Den Anfang macht Hideo Kojima. Ich weiß nicht, ob du das mitverfolgt hast. Da gab es irgendwie reichlich Stress im letzten Jahr. Er und Konami hatten sich so ein bisschen auseinandergelegt. Gab es da nicht eine Preisverleihung, wo Konami ihm verboten hat, einen Preis anzunehmen? Genau, es gab die Video Game Awards, die irgendwie in Großbritannien verliehen wurden, wo Metal Gear Solid 5 ausgezeichnet wurde, und aber Hideo Kojima nicht hinfahren durfte und dann irgendwie ein Marketingmanager von Konami den Preis entgegengenommen hat. Und die Veranstalter des Preises haben dann auch nochmal extra gesagt, dass ihnen gesagt wurde, dass Kojima da den Preis nicht annehmen darf. Und dann gab es eine Diskussion darüber, ob sich der Preisverleiher da auf diese Art einmischen darf und das öffentlich machen darf. Und dann gibt es sowieso das Bruchaha, dass irgendwie der Schöpfer, Anführungszeichen, des Spiels da diesen Preis nicht entgegennehmen darf. Das war alles ein bisschen, ja, großes Drama. Und an sich halt auch diese ganze Geschichte zwischen Konami und Kojima ist ein großes Drama. Die Neuigkeit ist, er hat sich jetzt irgendwie offiziell von Konami getrennt und macht sein eigenes Studio und entwickelt auch schon exklusiv was für die PS4, zumindest konsolenexklusiv, wahrscheinlich auch für PC ist das dann das nächste Projekt. Aber was ich halt irgendwie an dieser ganzen Situation schwierig finde, ist, dass Kojima halt eigentlich jemand ist, der einen Producer bräuchte. So, der jemanden bräuchte, der ihm sagt so, ja, das ist alles eine super Idee, aber jetzt mach mal hier machst du einen Cut und ab hier wird's zu albern und versuch doch noch mal ein bisschen auf dem Boden zu bleiben. So. Mhm. Ich finde, auch wenn du jetzt Metal Gear Solid 5 spielst, du merkst einfach, dass es von jemandem gemacht oder dass es von jemandem directed zumindest, der so ein bisschen Bodenhaftung verloren hat über die Zeit. Okay. So, weil er halt irgendwie auch, er ist irgendwie einer der letzten Videospielauteure sozusagen, ja, also der wirklich so als Einzelfigur irgendwie einem kompletten Franchise vorsteht, so wie früher auch Peter Molyneux einer war, bevor er sich selbst demontiert hat, und Sid Meier und wie sie alle heißen. Und er ist da irgendwie der Letzte, der noch übrig ist. Und ich glaube, so diese Trennung von Konami wäre ein guter Zeitpunkt für ihn gewesen, irgendwie on top seine Karriere zu beenden und sich wieder irgendwie irgendwohin zurückzuziehen. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung für ihn, dass ihm das nicht gut tut, wenn er jetzt ein ganzes Studio unter sich hat und niemanden mehr, der ihm irgendwie auf die Finger klopft. Ich glaube, das war bei Konami schon eher schwierig, dass ihm jemand auf die Finger klopfen konnte, und jetzt ist es endgültig vorbei, und mal sehen, wo das alles endet. Ich bin da gespannt. Und Metal Gear Solid war sein letztes Spiel dann? Metal Gear Solid 5 war das letzte Spiel, das er für Konami gemacht hat, genau. Ja, mal sehen. Vielleicht dreht er ja auch nochmal einfach auf 11 auf und macht alles noch viel sexistischer und schlimmer, als es eh schon ist. Und mal sehen. Da weißt du mehr als ich. Also, er hat halt dann irgendwie so aberwitzige, also im neuen Metal Gear Solid ist halt eine Spielfigur, ich will jetzt gar nicht so viel spoilern, aber die ist halt sehr, sehr leicht bekleidet, und dann gab es halt im Vorfeld ein bisschen Kritik, so warum hat die nichts an? Das macht keinen Sinn. Und dann hieß es halt, oh, da gibt es dann ganz wichtige Storygründe, warum die nichts anhat und so. Und wenn ihr die Storygründe erfährt, dann werdet ihr euch irgendwie, werdet ihr einen Besen essen und das ist voll toll. Und es ist halt total albern. Das ist halt eigentlich der dümmste Vorwand, den ich seit langem irgendwie dafür irgendwo gesehen habe, dass jemand nichts anhat. Aber ja, das nur am Rande. Das ist halt darfst du mir nach dem Podcast dann spoilern. Ja, es ist halt einfach, man merkt, Kojima ist halt immer im Herzen immer noch ein pubertierender Junge und darf diese Persönlichkeit ohne irgendwelche Grenzen ausleben in seinen Werken. Und das tut den Werken nicht immer gut. Da bin ich ja dann sehr gespannt, was du über das nächste Werk von ihm dann zu erzählen hast. Ja, das wird sich dann zeigen. Wahrscheinlich irgendwann im Jahre 2018 oder so, wenn man die Produktionszyklen von Videospielen so im Apropos, Hinterkopf hält. Eigentlich müsste doch das Game Company auch demnächst mal wieder. Ja, ja. Aber irgendwas, von denen hört man noch nichts. Nee, da hört man gar nichts. Naja, gut. Man hat auch sehr wenig gehört von Frog Fractions 2. Ich weiß nicht, ob du diese absurde Saga von Frog Fractions verfolgst. Es gab ja den ersten Teil von Frog Fractions, der irgendwann mal im Internet aufgetaucht ist. Das war so ein Flash-Spiel. Und dieses Flash-Spiel ist halt immer absurder geworden. Ne? Also, Vorsicht, Spoiler für Frog Fractions 1. Wenn ihr das noch nicht gespielt habt, solltet ihr das jetzt mal googeln und spielen und dann hier weiterhören. Der Punkt ist, es ist halt am Anfang ist es ein total simpler, du bist Moment, ich muss jetzt googeln und spielen und dann weiter. Nee, du hast jetzt verloren. Okay. Am Anfang ist es total simpel, man ist halt ein Frosch und muss halt irgendwie so Schmetterlinge und Insekten irgendwie fangen und dann wird's halt mit der Zeit immer absurder. Dann kommt halt irgendwie so, dann kannst du plötzlich deinen Frog upgraden mit irgendwelchen Spezialwaffen. Und dann, wenn du dann weiterspielst, dann fliegst du plötzlich ins Weltall, dann wird's auf einmal ein Text-Adventure, dann ist irgendwie eine Zwischensequenz, wo du durch eine dunkle Höhle fliegst und dir die Geschichte des chinesischen Boxerkriegs erzählt wird. Und zum Schluss ist es ein Wirtschaftssimulator, in dem du Insektenpornos produzierst. Und das ist halt irgendwie total abgefahren und absurd, dieses Spiel. Und vor geraumer Zeit gab es eben für die Fortsetzung einen Kickstarter mit auch einem total absurden Kickstarter-Video natürlich, irgendwie mit Zeitreisen und Alternate Timelines und bla. Und er wurde natürlich gebackt, so dass es irgendwie, dass es produziert wird. Und seitdem warten alle darauf, irgendwie rauszufinden, wo Frog Fractions 2 auftaucht. So, weil sie halt irgendwie davon ausgehen, dass das irgendwie alles clandestin quasi veröffentlicht wird. Das Videospiel an sich hat jetzt noch niemand gefunden, aber es gab jetzt gerade die Woche einen schönen Artikel bei Polygon, der so ein bisschen das RRG, also das Alternate Reality Game zu Frog Fractions 2 aufdröselt. Und was die Macher da halt irgendwie produzieren, ist halt, sie veröffentlichen Videos auf der Kickstarter-Seite, die dann irgendwie encoded Messages und irgendwelche kryptischen Codes haben auf URLs, in denen irgendwelche Audio-Files sind. Wenn man diese Audio-Files in einem Spektrum analysiert, dann kann man da wieder irgendwelche Morse-Codes oder Braille-Codes sehen und die weisen dann auf irgendwelche Geokoordinaten hin und Uhrzeit. Wo dann die Macher tatsächlich irgendwie was inszenieren und dann... Das klingt alles höchst absurd. Es ist total absurd. Man muss sich diesen Artikel mal durchlesen, weil was die alles machen und was vor allem die Fans von diesem Ding alles rausfinden und was sie alles an Clues tatsächlich entschlüsseln, ist total absurd. Und und auch die Videos sollte man sich angucken und es ist eine schöne Leseerfahrung, so mal zu sehen, was alles passiert in Sachen Frog Fractions 2 Alternate Reality Game. Das ist fast so absurd wie die Meldung, dass heute Swing Copters 2 erschienen ist. Ah, ja. Also der Nachfolger von Flappy Bird war Swing Copters. Ja. Glaube ich nicht sehr erfolgreich und ich habe jetzt auch die Nummer 2 davon. Ja. Sieht aber sehr ähnlich aus zu 1. Ja. Nee, der hat ja jetzt irgendwie auch ausgesorgt, glaube ich. Also der. Ja, wahrscheinlich. Der kann machen, was er will. Na, aber interessant. Verrücktes Game. Woher weißt du denn überhaupt von dem Ganzen? Ach, ich habe irgendwie von Frog Fractions habe ich mal auf Twitch, glaube ich, mal irgendwie erfahren. Da hat jetzt irgendwie auch jemand auf Twitch gespielt. Und ich habe auch den Kickstarter mitbekommen, halt über die üblichen Indie-Kanäle und mhm. Andy Bale und wenig alles. Ja. Ist auf jeden Fall eine Videospielkultur-Legende mittlerweile schon fast, glaube ich. Ja, so viel zum Thema Computerspiele und Neuigkeiten dazu. Es gibt auch Neuigkeiten zu Apple, nicht ganz so viele, weil es ist ja Weihnachten und sind eh schon fast alle im Urlaub und der App Store macht auch bald zu. Zumindest über die Feiertage. Aber jetzt ein Weihnachtsgeschenk quasi für die Open Source Kommune. Swift ist jetzt tatsächlich Open Source, wie versprochen. Genau, also seit 1,5 Wochen oder ja. ungefähr. Oder einer Woche, weiß ich gar nicht genau. Ich glaube, es war kurz nach Veröffentlichung des letzten Podcasts. Ah, okay. Sonst hätten wir es, glaube ich, erwähnt. Also ich habe davon gelesen und dann war es irgendwie schon länger, ein paar Tage, und ich hatte es gar nicht mitgekriegt. Ja, erstaunlich, sie haben es geschafft. Es ist ja noch Dezember, war auch angekündigt. Und ja, irgendwie so das ganze Paket, so ein GitHub-Repository, eine Webseite mit Blog. Du kannst Vorschläge machen, in welche Richtung sich Swift entwickeln soll. Ja, sie haben sogar so ein Repository für Swift Evolution, wo sie so ein bisschen auch beschreiben, wo die Reise hingehen soll und was für Sprachfeatures sie haben wollen in Zukunft. Was halt für Apple echt ungewöhnlich ist, so einen Ausblick zu geben, wie sich eine Technologie weiterentwickelt. Aber gut, ja, also läuft. Ja. Also, ich bin gespannt, wo man jetzt noch überall Swift sieht. Ja, ob man auch demnächst vielleicht irgendwie so Web-Backend-Entwicklung in Swift machen kann oder so. Mal sehen. Also Swift gibt es ja jetzt für Linux. Mhm. Ich denke, da fehlen halt noch einige Libraries, damit man das wirklich sinnvoll benutzen kann. Mhm. Aber das ist ja auch der ganze Prozess jetzt bei der ganzen Sache. Sie haben eine Roadmap aufgestellt für Swift fürs nächste kleinere Iteration und für Swift 3.0. Mhm. Swift 3.0, die Ankündigungen sind ziemlich spannend. Da gibt es zum Beispiel Dinge wie das Plus soll wegfallen. Ja. Gut. Kann ich auch damit leben. Ja. Aber ich glaube, die interessanteste Ankündigung ist, dass sie die Interface-Schnittstelle zu Cocoa swiftifizieren werden. Mhm. Das heißt, dass du dann bei Swift 3 Cocoa wesentlich knapper auch aufrufen kannst und wesentlich mehr, wie man sich das bei Swift vorstellt. Ja. Das wird sehr interessant, weil es natürlich den ganzen Code bricht, der jetzt geschrieben wird. Bin gespannt, wie gut der Migrator ist. Ja, bisher lief das ja ganz okay mit den Migratoren, insofern. Wird auf jeden Fall ein großer Schritt. Und man sieht halt auch, was kommt jetzt erstmal noch nicht, was kommt vielleicht ein bisschen später. Also zum Beispiel C++-Kompatibilität ist angedacht, aber dauert wohl noch. Keine Prio, ja. Dauert wohl noch ein bisschen. Also sehr, sehr spannend die ganze Sache, sehr, sehr offen. Und ich muss auch sagen, es gibt wenig Bereiche, die so für Entwickler rausfallen bei Apple, wo ich so zuversichtlich bin wie bei Swift. Ja. Das stimmt. Ich glaube, ich hatte es schon mal erwähnt, dass Swift eben auch das war, wo ich bei Swift 1 alle Sachen, wo ich irgendwie Probleme mit hatte, wurden tatsächlich adressiert und dann in Swift 2 geändert. Hm. Und wenn ich jetzt auf kleine Sachen stoße, die ich noch seltsam finde, ja, kann ich relativ mir auch denken, dass das auch geändert werden wird in der Zukunft. Also da ist wirklich eine Power dahinter und es ist nur konsequent, das dann auch in der Öffentlichkeit zu machen. Ja. Und auch sinnvoll. Ja. Eine der wenigen Sachen, die wirklich gut laufen bei Apple gerade, softwaretechnisch. Ja. Und ich glaube, sie haben jetzt erstmal im Kopf tatsächlich Web-Anwendungen mit Swift zu schreiben. Mhm. Es gab in der Talkshow von John Gruber, Darren Fireball ist Craig Federighi eingeladen. Sie reden dann später auch drüber, dass Apple auf Gruber zugegangen ist und sich eingeladen hat, sozusagen. Ist aber trotzdem ganz interessant. Ich finde das so ein bisschen, also das hat jetzt gerade nichts mit Swift zu tun, aber ich finde es so ein bisschen bedenklich, dass Apple sich da den Haus- und Hofberichterstatter so ein bisschen aussucht. Ja. So, und das ist ja nicht das erste Mal, dass Apple Buddy Buddy mit Gruber ist. Das war irgendwie Phil Schiller ja auch schon, der da auch schon mal war. Und ja, also das fühlt sich alles so ein bisschen fishy an. Nicht, dass ich jetzt Anlass hätte für hier, Gruber ist jetzt irgendwie gekauft oder sonst was, ja, aber es fühlt sich irgendwie nicht okay an, wenn Apple den Access da auf einen Berichterstatter konzentriert. Naja, wir bewegen und wir sprechen über Apple. Ja, ja. Also das Absurde ist ja, das, was sie da überhaupt gemacht haben oder mittlerweile tun, ist total neu und total wäre unmöglich gewesen vor ein paar Jahren, dass da überhaupt jemand im Podcast spricht und auch das Projekt näher erläutert, darüber hinaus, was auf einer Keynote zu sehen ist oder zu hören ist. Ja. Was ich ganz interessant fand, ist, Craig Federighi hat auch argumentiert, dass viele Apps ja auch mittlerweile so zwei Parts haben, also die App an sich, aber eben auch noch ein Webteil. Mhm. Und wie toll es wäre halt, wenn die miteinander sprechen können, wenn man das in der gleichen Sprache schreiben kann. Und das ist ja eine Sache, die ich nie ganz verstanden habe, warum die so ist, aber es ist ja fast unmöglich, das momentan mit, oder das sind ja fast immer andere Sprachen, oder? Ja, also du könntest natürlich durch Reife springen auf beiden Plattformen, um dann eine Sprache, also C wäre so ein Ding, das man potenziell auf beiden machen könnte, aber C-Code auf Webservern ist erstens nicht sehr üblich und zweitens schmerzhaft. Was halt irgendwie auf der anderen Seite noch ginge, wäre halt irgendwie JavaScript zu haben, was halt serverseitig läuft mit Node und das halt irgendwie in deiner App in irgendeinem Dings mit einer Webview halt irgendwie funktioniert dann. Aber so an sich ist es jetzt irgendwie nicht einfach, Code zu haben, der Backend und Frontend in der gleichen Sprache hat. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich davon ausgehen würde, dass es mir so wahnsinnig viel. Also es gibt Anwendungen, da bringt es viel, glaube ich. Es gibt auch Anwendungen, bei denen ist es ziemlich wurscht. Ja. Also wenn ich jetzt mir Carcassonne zum Beispiel angucke, daher würde es uns jetzt nicht viel helfen, wenn jetzt beides in der gleichen Sprache läuft. Ganz umgekehrt eigentlich ist es so, dass halt unser Server in Erlangen läuft und Erlangen halt die Sachen, die so ein Server machen soll, halt extrem gut macht. So, und da hätte ich halt meine Sorge, dass wie auch immer dann Swift auf einem Webserver läuft, dass es halt jetzt so nicht so ausfallsicher zum Beispiel wie Erlangen wäre. So, weil halt es einfach kann man einfach davon ausgehen, weil Erlangen ist ja rein funktional, die Programmiersprache, die sind ja genau für diese Fälle ausgelegt, dass du massiv, ich kann jetzt hier lauter Sachen erzählen, die ich habe mit Tim Pritlove drüber diskutiert, der hat sehr von Erlang geschwärmt. Ja, Erlang ist auch toll. Aber wahrscheinlich auch für bestimmte Dinge. Dinge also, sind halt pain in the ass dabei. Erlang ist halt irgendwie eine Sprache, die sich dafür auch überlegt worden ist, Telefongespräche zu vermitteln. Und das ist halt, was es kann. So. Also es kann halt irgendwie, du rufst irgendwas an und dann muss er irgendwas damit machen. So. Und das muss möglichst robust und seiteneffektfrei passieren. Und dafür ist halt Erlang da und gut. Und das ist halt genau das, was ein Server auch macht, zumindest für unser Spiel. Die App telefoniert dahin und will irgendwas und dann macht der Server das und dann ist auch wieder gut. Was ich ganz interessant fand in dem Gespräch war, dieses ganze funktionale Programmieren wird gerade bei Swift auch gehypt, aber im Grunde geht es ja gar nicht. Also geht es ja nur in gewissen Teilen. Ja. Also du kannst eine funktionale Funktion schreiben und so weiter. Aber du hast ja auch gewisse Sprachelemente, die du in Erlang hast, gar nicht in Swift. Ja. Also du kannst es nicht so krass durchziehen. Und da versuche ich gerade ein bisschen in meinem Kopf überhaupt rauszukriegen, was ist denn jetzt. Es gibt ein gutes Buch, glaube ich, das ist von den, ich habe vergessen, von wem es ist. Es gibt auf jeden Fall ein gutes Buch, das man online kaufen kann, Functional Programming in Swift heißt es, glaube ich. Ja, da bin ich auch drauf gestoßen. Und das ist ganz... Irgendwas mit I.O. Genau, Objective-C I.O. Ja, genau, Objective-C I.O. Was ein bisschen absurd ist, aber ja. Ja. Genau, das ist, glaube ich, das ist da ganz gut, und vor allem, wenn du das kaufst, versprechen sie dir auch, dass sie das regelmäßig updaten mit dem aktuellen Swift Geschmacksrichtungen. Insofern ist das auch eine Zukunftsinvestition. Also ich habe mir ein paar Tutorials durchgelesen und so, und dann, ja, if-Schleifen, es wird alles so kompliziert und bla bla bla, und dann, wir machen jetzt funktional und tada, so sieht es dann aus, und das ist total simpel zu lesen. Und dann denke ich mir, okay, ich habe jetzt das alles in eine Zeile eingedampft, die konkateniert ganz verschiedene Elemente. Warum ist das jetzt einfach zu lesen? Und vielleicht ist es einfach zu lesen, wenn man es gewöhnt ist. Ja, also du musst halt funktionelles Programmieren, ist was, wo du auf jeden Fall reinkommen musst und wo du erstmal die Denke für haben musst. Aber dann ist es halt tatsächlich einfacher zu lesen dahingehend, dass du die Einzelelemente viel einfacher voneinander trennen kannst, was passiert. So. Also dass du die einzelnen Funktionsgruppen oder Teile der Programmstruktur viel leichter erkennst. Ja. Ja. Und das ist ja das Interessante an dem ganzen Programmieren, dass das alles noch so frisch ist. Ja, ist 100 Jahre alt oder was weiß ich. Wenn überhaupt, jetzt, ja. Dass da einfach auch noch viele Dinge noch nicht oder jetzt erst langsam festgelegt werden, wie kann man es denn wirklich gut machen und so weiter. Ja. Tim hatte mich auch gefragt, warum finde ich jetzt Swift gut? Und das ist gar nicht so einfach zu beschreiben. Vor allem, die meisten werden es wahrscheinlich auch aus Objective-C-Sicht sehen. Das, für mich sind es viele kleine Einzelteile, die es spannend machen. Ja. Und schöner machen. Ich finde halt, also den Fokus finde ich halt gut, irgendwie eine Programmiersprache zu bauen, die quasi sicher ist auf mehreren Ebenen. Ja. Ja, die verhindern will, dass du dir selbst in den Fuß schießt. Ja. Ohne dich dabei zu bevormunden. Und das finde ich eigentlich, das schafft Swift ganz gut. Also Swift macht eine sehr dynamische Entwicklung. Die 3.0-Version soll nächstes Jahr kommen. Wahrscheinlich gar nicht zur WWDC, wenn ich das richtig gelesen habe, sondern im Herbst. Okay. Wobei ich mir auch wieder fast nicht vorstellen kann, dass es nicht so wie, wahrscheinlich gibt es dann wieder so die Preview-Version. Ja. Und im September kommt sie dann. Klar. Interessant an der ganzen Sache finde ich, dass die meisten Spiele heutzutage ja nicht in Swift programmiert werden, aber auch nicht in Objective-C, sondern dass heutzutage du eigentlich mit sehr, sehr vielen verschiedenen Sprachen für das iOS-Betriebssystem programmierst. Also wenn du Unity benutzt, kannst du JavaScript oder C-Sharp machen. Es gibt ja auch viele Leute, die in ActionScript arbeiten, mit Flash und das dann kompilieren lassen. Unreal ist immer noch C++, oder? Das kann sein. Weiß ich gar nicht. Nee, nicht nur, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja. Also ich bin gespannt. Ich würde total gerne Unity mit Swift machen. Mhm. Da hätte ich richtig Lust drauf. Sieht aber nicht so aus, als würde es bald passieren. Nee. Also ich würde mir auch wünschen, dass es passiert, aber es ist jetzt nicht abzusehen. Ja, und spannend wird halt, ob Swift so eine Universalsprache wird, die sich so weit verbreitet wie in Java oder also was halt wirklich sehr viel Anwendung finden wird. Ja, ist das, da muss man, glaube ich, auch vorsichtig sein, was man sich wünscht. Weil Java ist da so ein gutes Beispiel für eine Sprache, die sich so weit verbreitet hat, dass sie unter ihrem eigenen Gewicht zusammengebrochen ist. Nun ja, aber so viel zum Thema Swift. Wir kommen quasi nahtlos zum Konsum. Du hast uns als erstes was rausgesucht, was da heißt 99 Rockets. Also ganz, ja, genau. Ja. Ein Spiel 99 Rockets ist vor 2 Wochen erschienen. Ich fand die grundlegende Idee sehr süß. Du hast so kleine Pfeile, die Rockets sind, die sich auf bestimmten Bahnen bewegen. Okay. Die sind auch vorgezeichnet, die Bahnen. Du musst mit denen Ziele abschießen. Die Ziele sind auch klar. Also wenn die Rakete dann auf der Umlauf oder auf dieser Bahn an der richtigen Stelle ist, musst du tappen und dann wird die abgeschossen. Ah, okay. Und Ziel ist es, in jedem Level halt alle Ziele zu erreichen. Mhm. Und es gibt ein paar Sachen, die ich ganz lustig an der App fand, weil die wurde so angeteasert, ja, ein Spiel, das auch endet, nach 99 Raketen ist es fertig. Mhm. Und es hat für mich so die Erwartung geweckt, dann kommt das große Feuerwerk oder so. Mhm. Lustig war, ich dachte halt, es sind 99 Level. Mhm. Aber nein, es sind 99 Raketen. Das heißt, ich war bei Rakete 297 und dachte, ja gut, jetzt habe ich noch 3 Level zu spielen. Habe halt dann 3 Raketen abgeschossen. Und dann war es aus, weil das ja dann 99 Raketen waren. Also du hast ganz viel Schuss, aber es gibt schon auch Level, oder? Es gibt Level und da sind dann halt 1 bis 4, 5 Raketen in dem Level. Aber und wenn du auch halt, Ziele. Wenn du daneben schießt oft genug, dann kommst du halt nicht bis ins letzte Level. So, und jetzt kommt der interessante Aspekt, warum ich das Spiel hier erwähne. Du fängst halt immer von vorne an. Ja. Das ist ein bisschen so der Rules-Effekt, du lernst dann irgendwann, ja, wann muss ich da tappen und kriegst mehr ein Gefühl dafür. Mhm. Das Pacing ist ein bisschen zu langsam, dass du das gerne dann von vorne machen möchtest. Und du hast halt auch keine andere Sache wie Schnelligkeit oder so, was dich da bei der Stange halten kann. Aber trotzdem, ich spiele es immer noch hin und wieder. Mhm. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, warum ich das Spiel anspreche, das ist Free-to-Play. Ah. Und du kannst dir Raketen kaufen. Nein, es war total strange und wahrscheinlich gibt es dieses System schon längst, aber ich fand es sehr, sehr spannend, weil ich spiele kein Free-to-Play normalerweise. Mhm. Und das hat bei mir funktioniert. Also es war nur Werbung, Free-to-Play. Okay. Und du konntest dir eine Werbung reinziehen und dann einen Save-Point setzen auf das Level. Ja. Ist nicht neu, aber ja. Ist nicht neu. Ich war bloß so erstaunt, dass ich mir da eine Werbung nach der anderen reingezogen habe. Ja. Aus Angst, okay, wenn ich mir jetzt nicht den Savepoint setze, dann falle ich zu weit zurück. Und dann noch einen zweiten Aspekt. Also erstens, es hat sich für mich nicht schlecht angefühlt, diese Werbung zu gucken, seltsamerweise. Und nur um da kurz einzuhaken, das erste Spiel, das ich auf dem Plan habe, dass das gemacht hat, war Retry von Rovio. Ach ja, Retry habe ich nicht lang gespielt. Dieses Flugzeugspiel quasi, wo man irgendwie auch Save Points quasi mit Werbung kaufen konnte. Ja. Das Retry war, ich hab mal reingeguckt, das war nicht ganz so klar von der Struktur, fand ich. Also da konntest du, glaube ich, auch irgendwie noch Coins im Spiel holen, um auch zu saven und so. Ja. Da war es mir klarer, worum geht das. Ich will jetzt auch gar nicht das hochloben, dass man dieses System nutzen soll. Ich fand es bloß erstaunlich oder erschreckend, keine Ahnung, dass das bei mir keinen Grudge hinterlassen hat. Also ich war da nicht sauer auf die App. Sondern ich fand es in der Hinsicht ganz interessant. Was ich aber auch total spannend fand, dadurch, dass ich diese ganze Free-to-Play-Sache nicht kenne, ist, was da für Werbung lief. Werbung für andere Spiele. Und zwar nur ausschließlich Werbung für andere Free-to-Play-Spiele. Ja, und zwar die bösen Free-to-Play-Spiele. Genau. Ja. Und das finde ich so absurd, dass du ein kostenloses Spiel holst, was sich darüber finanziert, dass es andere kostenlose Spiele bewirbt, die alle mit einem Trailer daherkommen, der 3D gerendert ist und mit dem Spiel nichts zu tun hat. Genau. Oder 3D gerendert und Kate Uptons Brüste. Keine Ahnung. Ja. Das ist etwas, was an mir vorbeigegangen ist, glücklicherweise. Und du dann auf ein anderes Spiel klicken kannst, wo du da dann Sachen kaufen musst und dir das Geld aus der Tasche gezogen wird. Also ein absurdes System. Und die Frage ist, wollen wir das so? Also muss das so sein? Das ist das Unity-Ads-Ökosystem vermutlich auch. So, weil das ist daher kenne ich das auch. Und ich habe auf der letzten Amaze einen Vortrag gesehen von einem dieser Unity-Evangelisten, der das halt verkaufen wollte, so als das ist das coole Ding. Und der meinte halt irgendwie so, ja, hier, ihr wollt ja irgendwie nicht evil sein und hier, das ist der Weg, wie man nicht evil ist. Man macht Werbung für die andere Spiele. Sind. Und dann dachte ich mir, also, das ist once removed from evil, weil du machst halt genau Werbung für die Spielsüchtige ausbeuten. So. Und also an sich ist dieses System auch für mich komplett undurchsichtig, wo da das Geld herkommt, außer halt von den Spielsüchtigen. Ja. So. Aber wie viel dann da durchtrickelt, in Anführungszeichen, ist für mich auch. Ja, also ich sehe das total skeptisch, dieses Unity-Ads-Ding. Also mit gutem Gewissen kann man das eigentlich auch so nicht unterstützen. Vor allem, Ich habe mir jetzt eigentlich bewusst ein Free-to-Play-Spiel geholt, was nicht mich mir Geld aus der Tasche zieht. Mhm. Da wird aber geworben für welche, die mir Geld aus der Tasche ziehen wollen. Also irgendwie sehe ich da jetzt auch nicht die riesen Zielgruppenüberschneidung. Also ja. Aber ja gut, dadurch, dass es ja immer darauf hinausläuft, dass du die ein, zwei Süchtigen erreichst, ist es wahrscheinlich völlig wurscht. Das ist wie Spam, funktioniert wie Spam. Du musst ja bloß jeder Hunderttausendste, der dann... Das ist ein guter Punkt. Ja, Mobile Gaming funktioniert leider mittlerweile genau wie Spam. Ja. Und dann kann man sich halt entscheiden, macht man einen Spam-Filter davor, der dann was kostet und die App kostet dann was, oder machst du keinen Spam-Filter? Das ist so traurig. Ja, also ganz seltsam die Sache. Ganz seltsam. Ja, ich weiß nicht. Ich hätte. Es ist halt auch schade, dass es bei Apple nicht irgendwie so Mikrotransaktionen gibt. Ach, was weiß ich. Also ich finde das Ökosystem auf jeden Fall sehr starr in dem, was es macht. Und es ist kein Wunder, dass dadurch, wie das Ökosystem ist, dass du halt nur diese Abzocker. Ja, Sachen hast. Also es fehlt halt jegliche Plattformvision von Apple, aber auch von allen anderen, wie Mobile Gaming eigentlich funktionieren könnte, wenn man drauf Wert legt, dass es nicht einfach nur Abzocke ist. Ja. Aber ja. Naja. Auch nichts Neues leider. Gut, 99 Rockets kann man spielen. Kann man spielen, wenn du durch bist, dann kommst du in den Master Mode. Der ein bisschen, naja gut, der Master Mode ist, du hast halt keine Save Points mehr. Ja. Spielst dann immer von vorne. Kannst du dann noch Videos gucken? Und es gibt keine Videos mehr. Oh. Es ist alles ein bisschen seltsam, aber irgendwie spiele ich es auch noch hin und wieder. Gut. Aber ich spiele auch noch Threes. Also. Könnt ihr mal reingucken. Threes startet jetzt tatsächlich ja sinnvoll schnell, habe ich gesehen. Ah, okay. Stimmt. Aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass das Telefon manchmal so schnell ist. Die Telefone werden immer schneller, das ist auch richtig. Ja. Nun ja. Zum Thema, man hat immer ein neues Telefon und dann hat man alte Telefone und weiß manchmal nicht so recht, was man damit machen soll, weil die Verwandten auch schon alle Telefone haben. Manything ist eine App, die ich gerade benutze und die ich kurz empfehlen wollte. Wenn ihr irgendwo ein altes iOS-Gerät habt, das eine Kamera hat und wo ihr es eigentlich sonst nicht mehr so wirklich wisst, was ihr damit machen sollt, in meinem Fall zum Beispiel ein iPad Mini erster Generation, das mit iOS 9 sehr leidlich funktioniert und das ich aus Versehen abgedatet habe und auch keinen Bock habe, irgendwie es wieder downzugraden oder sonst was damit zu machen. Ich benutze es jetzt als Katzenkamera. Und Manything ist eine App, die mir das ermöglicht. Manything ist, du kannst es quasi starten auf deinen iOS-Geräten, kannst dich mit Facebook oder sonstigen Accounts einloggen und kannst dann auswählen, das ist jetzt eine Kamera oder das ist jetzt ein Viewer. Und ich habe halt mein iPad Mini zu Hause so aufgestellt, dass es auf den Katzenschlafplatz zeigt und gesagt, so, du bist jetzt die Kamera. Und das kann ich von überall auf der Welt, namentlich wenn ich jetzt unterwegs bin oder über Weihnachten Familien besuche, kann ich immer gucken, wie geht's der Katze gerade. Und irgendwie mit Manything klicken und sehen, dass die Katze gerade schläft. Sehr Hat schön. Auch so Features wie Motion Detection und Push Notification, wenn sich was bewegt und so. Also der ganze Gesichtserkennung? Katzengesichtserkennung? Nee, Katzengesichtserkennung ist leider nicht drin. Aber du kannst eben auch sagen, hier, so das sind so die Sachen, wo du gucken sollst, ob sich was bewegt. Also so ein Grid quasi, wo du sagen kannst, das sind die interessanten Sachen, wenn sich hier was bewegt, schick mir eine Push-Notification. Sie haben auf der Webseite so das Beispiel, so dass du dein Cookie-Jar überwachen kannst, ob jetzt das Kind irgendwie den Cookie nimmt oder so. Es an sich halt dann ganz... Also, braucht man nicht, ja, aber ich fand das jetzt gerade ganz cool, irgendwie zu gucken, was die Katze macht. Ist auch für eine Kamera tatsächlich kostenlos. Mhm. Du hast dann irgendwie, kannst 4 Stunden in die Vergangenheit spulen auch. Okay. Und er zeichnet also Momente auf, wenn sich was bewegt. Und du kannst dann eben auch Revue passieren lassen innerhalb der letzten 4 Stunden. Wenn du dann eben mehr haben willst, was Zurückspulen angeht, also Cloud Recording ist ja das Stichwort da bei solchen Kameras, dann kostet's was. Ist, glaube ich, irgendwie, es gibt dann so Pläne, irgendwie so mit einer Kamera und 30 Tagen kostet es dann irgendwie, weiß nicht, $3 im Monat oder sowas. Und dann kannst du irgendwie auch noch mehr Kameras kaufen, wenn du noch mehr übrige iOS-Geräte hast, die du irgendwie auf andere Punkte in deiner Wohnung zeigen lassen willst. Aber so an sich, wenn du einfach nur mal gucken willst, was die Katze gerade macht und ein überschüssiges iOS-Gerät hast, dann ist es kostenlos und toll. Ich glaube, der Dom hat sich mal sowas selber gebaut mit Time Loop und. Der hat für die Schildkröte hat er doch irgendwie so ein Zeitraffer-Dings gebaut, ja, genau. Ja. Aber mit Logitech-Webkamera und irgendwie Flail-Skripten und so. Kleine Bemerkung zwischendurch. Ja. Super Hexagon gibt es jetzt in HD mittlerweile. Yes. Auch ohne Bugs. Das war nämlich sehr verbuggt, die erste Version. Leider noch nicht für den Apple TV. Da warte ich ja noch drauf. Ja. Vielleicht auch schon für den Apple TV, aber ich habe es einfach noch nicht gefunden oder gesehen. Weil Spiele auf dem Apple TV finden, ist ja auch so ein Ding. Ja. Die gute Nachricht fürs Apple TV, warum da überhaupt ein paar Sachen kommen werden, ist, dass Unity das in der nächsten Version richtig unterstützt und jetzt in der Beta. Ah. Gut, gut. Ansonsten, was Konsum angeht, sei euch jetzt empfohlen, guckt den neuen Star Wars. Wir haben ihn beide noch nicht gesehen, aber ich habe schon Tickets und ich freue mich schon drauf. Und die ersten Stimmen sagen ja auch, dass er nicht schlecht sein soll. Und es ist Star Wars, insofern muss man das eh gucken. Ich finde es immer noch so unglaublich, wenn ich mich an das letzte Mal erinnere mit Phantom Menace, wie aufgeregt ich da war. Ja. Und ich konnte es nicht früh genug gucken. Ja. Und ich wäre auch in der Schlange gestanden, wenn es nötig gewesen wäre. Ja. Aber jetzt bin ich voll entspannt. Also ich freue mich drauf, so ist es nicht. Ja, also ich muss es jetzt nicht am ersten Tag sehen, der wäre ja heute tatsächlich. Ja. Wir zeichnen das am Mittwoch auf. Ich habe aber Karten halt für Samstagmorgens, aber halt auch für 70 mm Laser IMAX. Ah, ja. So richtig so Bums. Also der einzige Grund, warum ich, glaube ich, bald reingehen möchte, ist, weil mich das nervt, wenn ich keine Kritiken lesen kann oder Twitter nicht mehr. Ja, ich hab schon irgendwie alles gemutet in Tweetbot. Irgendwie Force Awakens, Star Wars, Akronym ist die habe ich auch schon alles und für eine Woche. So, deswegen ist gut, wenn ich jetzt am Samstag drin war, dann kommt es langsam wieder. Ja. Ansonsten kann ich euch noch so ein paar Serientipps mitgeben für die Weihnachtsfeiertage. Da hat man ja im Zweifel ein bisschen Zeit, was zu gucken. Master of None habe ich, glaube ich, schon mal empfohlen bei den Fanboys. Das ist definitiv immer noch eine Empfehlung. Das neue Supergirl ist sehr gut, habe ich auch schon empfohlen hier. Was ich mir über die Feiertage angucken werde, ist The Expanse, was die neue Science-Fiction-Serie von Sci-Fi ist. Das sieht ganz interessant aus. Da geht es ein bisschen um Kolonialisierung des Sonnensystems und irgendwie Marskolonie und Asteroidengürtel. Dazu ein bisschen Detektivstory. Das wirkt vom Vibe her so ein bisschen wie ein Zwischending aus Battlestar Galactica und Isaac Asimov. Ah, ja. Was bei mir so ein bisschen das den. Das ist eine strange Mischung. Ja. Aber klingt gut und soll hart Sci-Fi sein. Insofern bin ich da angetan. Ja, und ansonsten gucke ich auch gerade alle Star Wars Filme nochmal, bevor ich dann Samstag in den 7. gehe. Ja, als Serienexpertin müsste ich jetzt Aga zitieren, aber ich weiß schon wieder gar nicht, wie die Sachen hießen, die sie angeguckt hat. Aha, ja. Das ist, also Master of None war auf jeden Fall schön. Ja, das sei auch nochmal ausdrücklich empfohlen hier. Ach so, Dr. Who ist fertig? Dr. Who ist tatsächlich, ich war ja am Anfang nicht so der Fan von dieser Staffel. Ich finde, auch sie von der letzten steil bergauf gegangen. Und sie ist steil bergauf gegangen und hat tatsächlich einen guten Abschluss gefunden. Also die letzten beiden Folgen fand ich richtig, richtig cool. Ansonsten hatte ich so die Daumenregel, ich mochte die ungeraden Folgen nicht und die geraden mochte ich. Aber so tendenziell zum Ende hin ist echt, also manche waren mir auch verwirrend. Ich dachte, ich hatte oft das Gefühl, dass Moffat viel zu viel voraussetzt, dass du noch weißt, wie war denn das vor drei Staffeln in irgendwelche seltsamen Beziehungen. Ja, das stimmt. Immer so dieses Super-Who-Fan voraussetzen und du weißt noch genau, was mit dieser Nebenfigur irgendwie in der dritten Staffel passiert ist und es wird einfach vorausgesetzt. Das fand ich auch ein bisschen anstrengend und an sich war halt auch grundsätzlich so ein bisschen das Moffat-Problem, dass es die Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellern für mich lange nicht funktioniert hat. Und das hat halt irgendwie auch so am Anfang des Endes so ein bisschen von dem Emotionalen weggenommen, weil irgendwie war es mir eh wurscht, was zwischen den beiden ist, mhm. weil ich nie das Gefühl hätte, dass es den Figuren wichtig ist, was zwischen ihnen ist. Das hat aber noch gut die Kurve gekriegt. Also was ich super spannend fand, war, dass ich mich die ganze Zeit gefragt habe zwischen Capaldi und wie heißt sie denn? The Impossible Girl. Ja, aber wie heißt sie denn? Die Schauspielerin? Ja, ja. Die Schauspielerin. Jenna Dingsbox. Coleman, richtig. Oder? Ja. Genau. Habe ich mich die ganze Zeit gefragt, was ist eigentlich die Story zwischen? Oder was ist denn die Story dieses Gespanns? Weil du meinst, warum hassen die sich so? Oder? Ja, oder warum mögen sie sich? Und also, was kommt da eigentlich als Story? Weil es gab ja diese Impossible Girl Story. Das war so eine typische Doctor Who. Mhm. Hier passieren komische Dinge. Und ich fand es eigentlich jetzt im Nachhinein sehr schön aufgelöst, weil sie ja immer sozusagen eigenständiger und stärker wird. Ja, ja. Und im Grunde ist es halt diesmal emotional aufgelöst worden und gar nicht so, okay, der Typ hat das gemacht und das, sie hat diesen Zweck gehabt und er hat diesen Zweck gehabt in der ganzen Geschichte. Ja, es ist in der Tat so, dass die Companion in der Staffel nicht einfach nur Mittel zum Zweck ist, sondern hat tatsächlich eine eigene Motivation hat. Ja. Was bei Dr. Who ja relativ selten ist. Oder was so ist und dann halt der Klassiker, das wird dann zerstört, weil das darf nicht sein. Ja, also ja. Jemand kann nicht so unabhängig sein wie Dr. Who oder was weiß ich. Deswegen fand ich das Ende tatsächlich großartig und hat auch viel von dem, was ich quietschig oder knirschig fand, an der Staffel wieder in ein besseres Licht gerückt. Ich habe lustigerweise dann so eine Liste im Netz gesehen von Rating pro Folge so. Und da konnte ich halt überhaupt nicht mich anschließen. Ja. Also es war zum Beispiel, was für mich das offensichtlichste Ding war, diese Folge mit den Sandmännchen. So, die war die allerschlechteste in dieser Liste, mit Abstand. Ja. Und die fand ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, die hatte halt irgendwie null Charakterentwicklung und so. Das war so eine Monster of the Week-Folge. Aber ich fand sie so als Idee eigentlich ganz nett. Sie war nicht wirklich super gruselig. Ich fand die Umsetzung... Also ich fand sie sehr verwirrend. Die Erklärungen habe ich. Das war so eine typische. Ich habe so einen Trick im Kopf Folge und ich habe aber nicht ganz verstanden, wie hat das alles zusammengepasst. Ja, na gut. Aber es gab auf jeden Fall wesentlich schlechtere Folgen in dieser Staffel, hatte ich das Gefühl. Aber jetzt gerade die letzten zwei waren echt. Also gerade die vorletzte war echt super. Ja. Die waren auf sehr unterschiedliche Sachen super. Und ich dachte auch schon, am Ende der vorletzten, die letzte kann nichts werden, das wird halt wieder so eine bombastische Schlachtfolge, wo alles überhaupt nicht zusammenpasst, wie ich die Abschlussfolge letztes Jahr empfunden hatte mit Missy. Aber eine Sache muss ich sagen, in diesem ganzen Story-Arc, ich verstehe bis immer noch nicht die Folge, ich glaube Hidden hieß sie aus der letzten Staffel, wo der zukünftige Urenkel von Jennas Freund getroffen wird. Ach so, ja. Das ist nicht aufgelöst worden, ja. Und es ist nicht aufgelöst worden und dann später stirbt ihr Freund und sie haben nie Kinder? Ja. What the fuck? Ja, stimmt, das war ein bisschen seltsam. Das ist ja untypisch, finde ich, für Moffat, dass er das nicht auflöst. Vielleicht passiert das ja noch. Ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich freue mich jedenfalls total auf das Weihnachts-Special. Ja, weil mit River Song. Ja, das ist verraten. Aber die sieht wie eine großartige Achterbahn-Weihnachtsfolge aus und das hat mir ein bisschen gefehlt bei den letzten. Das stimmt. Also wer bisher so ein bisschen von Peter Capaldi underwhelmed war, dem sei gesagt, es lohnt sich da jetzt irgendwie aufzuholen, weil gerade das Ende der Staffel war gut und das Weihnachtsspecial wird bestimmt auch interessant. Genau. Ja, und damit gehen wir quasi dann auch in die Weihnachtspause. Ins Weihnachtsspecial. Genau, das Fanboys Weihnachtsspecial wird bis irgendwann im Januar dauern und sich dadurch auszeichnen, dass wir Stille senden. Ja, stille Nacht. Stille Nacht und stillen Tag. Genau, wir wissen noch nicht genau, wann es wieder weitergeht. Es wird vermutlich irgendwann ein Donnerstag, Freitag im Januar sein. Es wird vermutlich nicht der erste sein. Ja. Vielleicht wird es der zweite, vielleicht wird es der dritte. Mal sehen. Auf jeden Fall 2016. Auf jeden Fall 2016. Und wir wünschen euch auch in unserer Abwesenheit eine schöne Zeit, ein schönes Fest, viele gute Geschenke. Manche mit Apple-Logo, manche ohne. Einen guten Rutsch. Genau. Ja. Gut. Winke, winke. Tschüss. Lights are bright on Broadway. They say there's always magic in the air. Star Wars, nothing but Star Wars. Give me those Star Wars. Any old day, it's Star Wars. Those near and far wars. Please don't let Star Wars come to an end. There's Rey, Finn, and Poe, and BB-8 as well. What a cute and wacky little droid. And hey, it's Kylo Ren and his black and evil mask. Does he scare you as much as he scares me?